Zunge unter Kadaver in Gasse. Reifenprofil auf aufgeplatztem Bauch. Die Stadt hat Angst vor mir. Ich kenne ihr wahres Gesicht. Die Straßen sind Rinnsteine. Und die Rinnsteine sind voller Blut. Und wenn die Gullis schließlich verstopfen, ersäuft all das Ungeziefer. Der dreckige Morast aus Sex und Mord wird ihnen bis zur Hüfte gehen. Und all die Huren und Politiker werden aufblicken und rufen, rette uns. Und ich werde flüstern, nein. Die ganze Welt steht jetzt am Abgrund und starrt hinab in die gottverdammte Hölle. All diese Liberalen und Intellektuellen und Phrasendrescher. Und auf einmal weiß keiner mehr, was er sagen soll. Unter mir liegt diese grässliche Stadt. Sie schreit wie ein Schlachthaus voller zurückgebliebener Kinder. Und die Nacht stinkt nach Unzucht und schlechtem Gewissen.